1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Donnerstagnacht, 1 Uhr und 32 Sekunden und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind heute Nacht wieder ganz frei und offen für alle eure Themen. Gestern hatten wir ja ein festes Thema. Also wer heute gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge sich bitte melden unter 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Claudia, die ist 49. Guten Morgen, Claudia. Hallo? Ja, hallo Domian, ja. Schön. Hallo Claudia. Ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen, habe das nie geschafft. Jetzt haben wir uns. Ja, sehr gut. Um was geht's? Okay, ich gucke jetzt gar nicht ins Fernsehen, weil das passt nicht. Das ist zeitverzögert, ja, guck nicht ins Fernsehen. Ja, genau, ich gucke jetzt aber mal woanders hin. Ja, genau. Okay. Ich hatte ja schon mit deinen meinen Mitarbeitern im Hintergrund gesprochen. Genau. Ja. Es geht einfach darum, ich habe denen das erklärt, meine Schwester ist vor 8 Jahren gestorben. Ja. So, an schwarzem Hautkrebs. Oh, das ist eine sehr schwere Erkrankung. Ja. Sehr schlimme, schwere Erkrankung, ja. Ja, das konnte man auch nicht, das konnte man nicht heilen, weil der schwarze Hautkrebs, man meint immer, der schwarze Hautkrebs ist auf der Haut, das hat damit gar nichts zu tun. Der saß bei ihr oben auf der Hirnhaut, also genau zwischen Hirn das hat nicht mit Haut was zu tun, ne? So. Ja, und, kann aber natürlich, ne? Muss nicht unbedingt wahrscheinlich nein, immer. Sie hatte hinterher auch ihre ganzen Muttermale waren mit Krebs. Ach, sie hatte hinterher ganz viel Krebs, also überall, der ganze Körper war mit Krebs voll. Also und vor 8 Jahren ist sie gestorben. Ja, sie ist dann gestorben. Mhm. Und mein Problem ist eigentlich, es ist eigentlich mein Problem. Sie wusste das, sie war eine ganz, ganz ehrliche und offene Person, sie war eine ganz taffe Frau, ja. Ich habe mich auch super mit ihr verstanden, sie war eine ganz, tolle Frau, ja. Sie hat von vornherein gesagt, wie lange lebe ich noch, sie wollte das wissen vom Arzt, und da hat der Arzt gesagt, ja, war sie 45, sie ist mit 45 gestorben, ja. Und da hat der Arzt gesagt, also du wirst deinen 50. Geburtstag nicht erleben, ja. Ne? Wenn du Glück hast, vielleicht. Jetzt wolltest du gerade sagen, mein Problem ist? Ja, es ist eigentlich nur mein Problem, was ich jetzt habe. Erzähl mal. Ja, pass auf. Sie ist dann gestorben und sie hat dann meine Eltern angerufen, hat gesagt, sie hatte nicht viel Geld, sie war arbeitslos. So, sie konnte ja auch nicht mehr arbeiten gehen. Sie hat dann meine Eltern nachts angerufen, irgendwann um 1 oder 1:30, keine Ahnung, weiß ich noch genau. Und hat dann meinen Vater gefragt, Papa, ich möchte gern eingeäschert werden. Ich möchte nicht im Grab liegen und von Würmern zerfressen werden. Mhm. Ich möchte gerne verbrannt werden. Bezahlst du das bitte? Das war so ihr letzter Wunsch. Ja, das war ihr letzter Wunsch. Ja. So, mein Vater war jetzt natürlich um 12:30 da, der ist jetzt mittlerweile auch 83, war natürlich erstmal ganz geschockt und war natürlich auch, ja, klar. Mhm. Hat dann aber auch sofort gesagt, Birgit, du bist meine Tochter. Versuch mal zu erklären, Claudia, was dein Problem ist. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, mein Problem ist einfach, mein Problem ist einfach, dass ich mit den ganzen Jahren damit nicht klargekommen bin und meine Eltern eigentlich auch nicht, nur meine Eltern wollen das nicht wahrhaben. Womit nicht klargekommen bist? Dass sie sich verbrannt hat. Du kommst nicht damit klar, dass deine Schwester sich hat einäschern lassen, nachdem sie verstorben war. Meine Schwester hat das alles so ganz, ganz sachlich genommen und wir kamen damit gar nicht klar. Wir haben das zwar so hingenommen. Aber Moment mal. Was ist daran kompliziert, wenn jemand den Wunsch äußert, ich möchte so bestattet werden? Wieso kommst du damit nicht klar? Weil das ganz Schlimmes für die Angehörige. Da ist nichts im Grab, ne? Mein Vater. Die Urne ist ja im Grab. Ja, da ist aber nichts, da ist nur Asche drin. Ihre Asche ist in der Urne. Ja, es gibt aber diese Trauerfeier, die sonst sind. Man kann nicht richtig Abschied nehmen. Das ist ganz anders als bei einer ganz normalen Beerdigung. Das ist ganz anders. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich will sagen, ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde in allererster Linie geht es um den Willen des Verstorbenen. Nein. Doch. Das ist ja auch okay. Wenn der Verstorbene sich wünscht, dass er eingeäschert werden möchte, dann muss man ihn einäschern und dann ist es gut. Nein, das ist ja auch okay. Und ich glaube, dass man auch... Es sind halt so viele Sachen gewesen, die mich halt... ich bin halt so ein Mensch, ich kann nicht zum Friedhof gehen, was mein Vater ist eigentlich meiner Meinung, aber er ist 83 und er versteht mich zwar, ich habe ihm das erklärt. Bleib doch mal weg von dem Vater. Wieso kannst du nicht zum Friedhof gehen? Kann ich nicht. Warum? Wenn ich zum Friedhof gehe, dann empfinde ich nichts, wenn ich da am Grab stehe. Und du würdest etwas empfinden, wenn dort ein Sarg liegen würde? Ja, komisch, ne? Ich weiß. Ist blöd. Ich weiß das. Das finde ich wirklich eine etwas merkwürdige Einstellung. Ich weiß das selber, dass ich bescheuert bin, aber ich lebe da jetzt 8 Jahre mit. Und ich habe da so ein Problem mit, dass ich damit nicht klarkomme, dass ich einfach nicht zum Grab gehen kann. Was ist denn, wenn du zum Grab gehst? Ja, ich gehe hin und dann ist fertig. Ich empfinde dann überhaupt nichts bei, ne? Findest du das moralisch auch angreifbar, sich verbrennen zu lassen? Ich finde das schrecklich. Ich weiß gar nicht, was ich da soll. Ich stehe da vor dem Grab. Nein, die Frage ist, verurteilst du das auch, wenn Menschen sich verbrennen lassen? Ich verurteile es nicht, aber ich fand das damals nicht schön von meiner Schwester, dass sie einfach das so entschieden hat. Doch, das finde ich absolut in Ordnung. Das ist ihr Wunsch gewesen. Nein, das ist ja auch in Ordnung. Ich kann da selber mit. Weißt du, es ist doch letztendlich trägt man doch die Trauer sowieso im Herzen. Ja. So, wenn du jetzt. Für viele Menschen ist natürlich der Friedhof dennoch wichtig als Ort des immer wieder Abschiednehmens oder der Erinnerung. So, ob ich jetzt die sterblichen Überreste in einem Sarg habe oder die sterblichen Überreste in Form von Asche in einer Urne, das ist doch letztendlich egal. Aber was ich damals ganz schlimm fand, ich war im Krankenhaus, meine Schwester ist gestorben, meine Mutter und ich waren dabei, sie ist ja gestorben. So, da habe ich meiner Schwester 2 Tage vorher ein Armband geschenkt, was sie halt immer, ich habe das gehabt um mein Armgelenk. Mhm. So, meine Schwester fand das Armband immer so toll. Mhm. Und ich wusste, dass meine Schwester das toll fand. Und ich habe ihr erst 2 Tage vorher, bevor sie gestorben ist, habe ich ihr das geschenkt. Das war sehr nett. Ja, nein, das war für mich einfach so, ich habe meine Schwester geliebt. Ja, okay. Und ich liebe sie immer noch. So, dann ist sie gestorben, das Armband war um ihr Gelenk. Mhm. Dann hat man mir gesagt, ihre Schwester ist jetzt gestorben. Da kam von der Kirche, so eine Frau, so eine, ja, Seelsorgerin, glaube ich, war das gewesen. Die war auch sehr nett und ich. Okay, ich was ist denn mit dem Armband dann? Ja, auf jeden Fall. Hast du das Armband nicht wiederbekommen, oder wie? Nein, man hat mir gesagt, ihre Schwester möchte ja verbrannt werden. Möchten Sie das Armband wieder haben oder was sollen wir damit machen? Hm? Und da habe ich gesagt, nein, das Armband bleibt bei meiner Schwester. Das habe ich ihr geschenkt. Hm. Das gibt's ja gar nicht. Hm. Da war ich... Das weiß ich jetzt auch nicht, wo das Armband dann geblieben ist. Ich weiß ja mittlerweile, wo das Armband geblieben ist. Wo ist es denn geblieben? Es ist mit in die Urne gekommen. Das wusste ich damals nicht. Urne hat ja 2 Etagen. Okay, aber warum erzählst du mir das so lang und breit? Ich damit nicht klarkomme. Warum nicht? Das ist doch okay. Du wolltest das Armband nicht zurückhaben. Das Armband sollte bei deiner Schwester bleiben. Und es ist doch bei deiner Schwester geblieben. Es ist aber unheimlich hart, Domian. Der eine empfindet das so, der andere empfindet das so. Du findest so vielleicht okay, wenn jemand dich verbrennen lässt. Hm. Andere Menschen empfinden das ganz anders. Ja, aber Claudia, nimm doch einfach zur Kenntnis. Nein. Ich stehe vom Grab und da ist nichts mehr. Ja, nimm doch einfach mal zur Kenntnis, dass das der Wunsch deiner Schwester war. Und das ist doch so wichtig, das muss man respektieren. Und dann muss man sich... Das ist 8 Jahre her. Ja, und du erregst dich jetzt nach 8 Jahren immer noch so sehr. Kann man sich denn nicht gedanklich dann mal allmählich darauf einstellen, dass man sagt, okay, das ist nicht mein Geschmack, also deinen Geschmack, Claudias Geschmack, sich verbrennen zu lassen, aber es ist der Wunsch meiner geliebten Schwester und jetzt schließe ich meinen Frieden damit. Du hast ja gar keinen Frieden mit deiner Schwester geschlossen. Nein, habe ich auch nicht. Ja, aber da bist du doch schuld daran. Ja, ich weiß das selber. Ja, aber dann zwing dich doch mal ein bisschen dazu und dich vielleicht auch mal in so eine solche Gedanken hineinzufügen, dass es der Wunsch deiner Schwester war und dann ist es jetzt auch gut und lass sie ruhen. Wollte ich ja mit dir mal gerne reden, was du jetzt davon hältst. Finde ich ganz wichtig. Du sagst, du hast deine Schwester geliebt. Ich liebe die immer noch. Du liebst sie überall. Das ist auch immer noch meine Schwester. Für mich ist sie nicht weg. Ne? Also ich liebe die ist für mich noch da. Ja. Ich bin da ganz komisch. Für mich ist meine Schwester noch da. Nur sie ist halt, ja gut, sagen wir mal so, sie ist zwar auf eine Art nicht mehr da, aber irgendwie ist sie für mich noch da. Ja. So, nur ich für mich war das immer ein ganz furchtbares Problem, weil meine Eltern zum Beispiel, oder tut mir leid, ich komme wieder auf meine Eltern, mein Vater hat mir immer vorgeworfen, du gehst nicht zum Grab, und da habe ich ihn dann versucht zu erklären, Papa, ich habe Birgit im Herzen, ich habe die Bilder, ich kann nicht zum Grab. Claudia, pass mal auf, dann ist es doch auch gut, wenn du das so für dich entscheidest, dass du deine Schwester im Herzen hast und dir das Grab nichts bedeutet, das finde ich nein, auch... Nein, bedeutet mir nichts. Nein. Ja, okay, ja, das ist doch gut. Dann lass doch einfach das Thema jetzt ruhen. Dann gehst du nicht zum Grab, du hast deine Schwester im Herzen, du liebst sie und die Geschichte ist dann jetzt auch Vergangenheit mit dem Verbrennen. Da würde ich doch nicht immer und immer wieder drüber nachdenken. Nein, aber es geht dir nicht aus dem Kopf, ne? Weil du auch immer und immer wieder drin rumbohrst. Weil du auch wirklich nicht den Frieden damit schließt. Ja, kann sein. Sieh es doch einfach so. Du hast deine Schwester im Herzen. Ja. Und dann gehst du halt nicht zum Friedhof. Das muss man ja auch akzeptieren. Aber das Verbrennen war der Wunsch deiner Schwester. Und das ist Gesetz. Und dann muss man sagen, okay, dann war es halt so. Ja, okay. Alles klar. Meine liebe Claudia, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ja, und tschüss. Wie seht ihr das denn, wenn man, wenn ein Angehöriger damit nicht so zurechtkommt, je nachdem, wie man sich bestatten lassen möchte, findet ihr, dass der Trauernde letztendlich mehr sagen sollte, weil er letztendlich damit auch beschäftigt ist, dann noch unter Umständen viele Jahre, oder ist die Meinung und das Gefühl des Verstorbenen ausschlaggebend? Vielleicht könnt ihr ja während der Sendung auch noch anrufen und euch dazu äußern. Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Corinna 35, guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Corinna. Corinna. Hallo Domenia. Grüße dich. Ich bin 35 und wollte noch was dazu sagen. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine Bescheinigung ausgefüllt, dass man die Apparate abstellt, wenn zwei Ärzte sagen, dass ich nicht mehr lebensfähig bin ohne Apparate. Mhm. Da war mein Vater auch nicht mit einverstanden. Mhm. Und ich habe ihm erklärt damals, pass auf, möchtest du die Entscheidung treffen, ob ich sterben soll oder nicht. Mhm. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Das finde ich gut. Um dir das abzunehmen. Ja. Ich lebe in einem Altenheim. Mit 35. Ich gucke gerade auf dein Alter. Du lebst in einem Altenheim? Ich lebe in einem Altenheim. Du bist Pflegerin, du wohnst da, oder? Nein, ich bin hier Patientin, sag ich mal. Ich hatte damals eine Wohnung, hatte 3 Sinusvenenthrombosen. Das heißt, Thrombosen im Gehirn. Auf der linken Seite. Ich bin rechtsseitig gelähmt. Und aufgrund dieser schweren Erkrankung musst du mit 35 in einem Altenheim leben. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte allein gelebt in der Wohnung, hatte auch ersten Gehwagen. Mhm. Rechts am Arm eine Handorthese, also eine Schiene, die Hand gerade hält. Mhm. Und nach der zweiten Thrombose war es auch noch gut, sag ich mal. Hatte sich zwar verschlimmert, aber ich konnte noch gehen. Ja. Und dann im Januar letzten Jahr, seitdem bin ich am Rollstuhl gefesselt. Mhm. Also rechtzeitig belähmt, ich bewege mich nur noch mit der linken Seite. Du hast gerade das gesagt, da habe ich noch drüber nachgedacht, um es zu verstehen, dass du im Altenheim wirklich lebst und liegst. Was ist das genau für eine Erkrankung, die du hast? Das nennt sich Sinusvenenthrombose. Das ist eine V-Gen-Mutation. Eine Genmutation. Und diese Thrombosen treten im Gehirn auf? Ja, die treten im Gehirn auf. Ausschließlich im Gehirn? Ausschließlich im Gehirn. Und mein Pech war, dass es links ist. Das heißt, ich bin rechtzeitig gelähmt. Und was kann man dagegen tun, wenn eine Thrombose im Gehirn aufgetreten ist? Also beim ersten Mal war es Zufall, dass man es festgestellt hat. Da war eine Bekannte, die kam dann und hatte erst eine SMS geschrieben, ich komme dann gleich vorbei. Hm. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ich schlafe, kochte den Kaffee selber, du hast einen Schlüssel. Hm. Und als sie dann kam, war ich aber dann wach, weil mein anderer Kater wollte dann verseucht werden. Hm. Und dann habe ich ihr gesagt, ich komme mir vor, als hätte ich 30 Bier getrunken. Ach so. Und dann hat die mich zum Arzt gebracht, der hatte mich zum Hausarzt gebracht, der hatte mich dann untersucht, hat nichts festgestellt. Kein EKG, hat ein EKG gemacht, Blutdruck gemessen. Wahrscheinlich für einen Hausarzt auch schwierig festzustellen, ne? Richtig, mhm. Genau. Aber er hat gesagt, ich soll sofort zum Krankenhaus. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und der Arzt hat gesagt, ja, Sie müssen mindestens 3 Tage hierbleiben, sonst nehmen wir Sie erst gar nicht auf. Mhm. Und dann musste ich auf den Krankentransport warten, weil die kein MRT hatten. Mhm. Und den Krankentransport selber habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. So schlimm wurde es. Bitte? So schlimm wurde es. Weil es so schlimm war. Ich bin nachher eingeschlafen. Ich habe das aber nicht mehr mitbekommen. Da wurde ein MRT gemacht und denen ist erst aufgefallen, auf der Rückfahrt zum anderen Krankenhaus, dass ich gar nicht mehr reagiere. Ach du Jörg. Wann war das, Corinna? Wie lange ist das, liegt das zurück? Das war September 2008. 2008. Und wie lange bist du jetzt schon in dem Altenheim? Seit Mai letzten Jahres. Seit Mai letzten Jahres. Wie ist denn das? Du bist eine junge Frau von 35. In der Regel sind ja Menschen viel älter, die im Altenheim leben. Du, bist du die Jüngste wahrscheinlich, ne? Ich bin weit ab von Schuss, ja, richtig. Du sitzt in einem Rollstuhl, sagst du? Ja. Du kannst aber dann mit dem Rollstuhl schon zum gemeinsamen Essen oder Kaffee trinken fahren. Das geht. Das geht schon natürlich. Und wie ist das für dich, so im Kreis doch sehr zwischen sehr, sehr viel älteren Menschen zu leben? Ich halte mich eigentlich von denen sehr viel fern. Ach, warum? Weil ich hier eigentlich nur mit dem Tod konfrontiert bin, im Endeffekt. Ja, bei Feiertagen sterben hier die Leute sehr viel. An Feiertagen sterben viele Leute? Ja, an Weihnachten und Ostern und also da wird man viel konfrontiert mit dem Tod. Alleine auch schon, wenn man die Leute begegnet und am nächsten Tag erfährt, ja, der ist gestorben. Aber da sind doch bestimmt auch noch, wie man das manchmal so sieht und mitbekommt, auch sehr, sehr rüstige und agile Leute im Altenheim, mit denen könntest du dich auch anfreunden. Ja, auch die rüstigen Anfreunden mit 35 doch nicht. Die Jüngsten sind, glaube ich, ab 60. Mhm. Ich hatte einen Freundeskreis damals, da wo ich damals gewohnt hatte. Ja. Bei den ersten 2 Thrombosen habe ich die dann mehr oder weniger weggeekelt. Ach so. Weil ich gesagt habe, was gibst du dich mit einem Krüppel ab? Du hast einen Ehemann, du hast ein Kind, sorg dir lieber dafür. Jetzt musste ich in einen anderen Wohnort umziehen. Jetzt kommen eigentlich nur noch meine Verwandten, also meine Eltern zu Besuch. Warum aber, Corinna, bist du überhaupt in ein Altenheim gekommen? Gibt es nicht irgendwelche anderen, vielleicht Pflegeheime oder Betreuungsstätten, wo auch jüngere Leute sind, wo du hättest wohnen können? Ja, da habe ich mich umgehört. Überall, auch bis kurz vor der Schweiz, auch E-Mails verschickt und eigentlich immer die gleiche Antwort bekommen. Entweder bin ich zu schwierig zu pflegen, weil ich Pflegestufe 2 habe, oder ich bin nicht schwachsinnig genug. Entschuldigung die Worte, aber das waren die Begründungen. Ja, genau. Mhm. Ich habe keinen Schaden, ich kann noch normal denken. Ja, bis auf die Sprachstörung, die da durch entstanden sind. Und ich habe gerade so ein bisschen gehört, die Sprache ist nicht so ganz wie früher wahrscheinlich, ne? Nein, natürlich nicht. Mhm. Da kommen ja die Folgeerkrankungen. Epilepsie habe ich jetzt dadurch auch bekommen. Hm. Ist das denn jetzt so dein Schicksal, mit dem du dich abfinden musst, dass du jetzt dein Leben lang im Altenheim bleiben musst? Ich gebe nicht auf. Also ich bin immer noch am Gucken, egal wie. Also ich habe schon auch über 80 E-Mails verschickt, innerhalb vor Weihnachten bis jetzt. Hm. Wohin gehen die E-Mails? An Wohngruppen, die eventuell mal oder betreutes Wohnen oder... Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt in Deutschland so viele soziale Einrichtungen dieser Art, wo das irgendwie möglich sein müsste, dass du auch unter Leute deines Alters leben könntest. Ja, entweder nehmen die nur bis 18 oder ab 60. Also da passt nicht überall absolut nirgendwo rein im Endeffekt. Oder, Du hast ja eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die dich völlig so aus deinem früheren Leben herausgeworfen hat. Ja. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich war ehrenamtliche Hausmeisterin. Ich war, also SGB 12 habe ich vorher gemacht, weil dadurch, dass ich eine schwere Knieerkrankung hatte, war ich auf Morphine eingestellt. Das brauche ich inzwischen auch nicht mehr. Das heißt, du warst vorher auch schon eine etwas kranke Frau und dann kam es dann noch dicker durch diese neue Erkrankung. Ja, eigentlich sollte ich ein künstliches Knie bekommen durch die Schmerzen und weil das Knie einfach schon von Kind auf kaputt war. Kann man denn eigentlich an diesen Thrombosen, die treten die eigentlich immer wieder neu auf, diese Thrombosen im Gehirn? Man hat mir gesagt, es wird immer wieder mal vorkommen. Aber meine Chancen sind besser, wenn ich ein Jahr thrombosenfrei bin. Ah ja. Kann man an diesen Thrombosen auch sterben? Man hat mir gesagt, sie leben höchstens noch 9 Jahre. Oh, das hat man dir so klar ins Gesicht gesagt. Das finde ich besser, als wenn man drumherum druckt, finde ich schon so. Ja, ja. Und zwar, weil ich auch Blut abgenommen bekommen habe. Elf Röhrchen Blut sind damals zu einer Spezialklinik gegangen. Und da hat man diese Erbkrankheit, diese VGIN-Mutation festgestellt. Weißt du, ob es viele Menschen zum Beispiel in Deutschland gibt, die auch diese Erkrankung haben? Ich habe noch nie davon gehört. Es ist eine seltene Erkrankung. Ja. Ich habe die Hand gehoben und habe gesagt, ich hätte gerne noch mal. Also wird man wahrscheinlich auch gar nicht so eine klare Aussage machen können von den 9 Jahren. Das ist, eine Mutmaßung. Aber ich kämpfe trotzdem weiter. Ja. Wie sieht denn die Therapie zurzeit aus? Gibt es überhaupt eine Therapie? Ich bekomme Ergotherapie. Mhm. Ich bekomme Physiotherapie 2-mal die Woche jeweils. Okay, das betrifft das Körperliche. Gibt es auch gibt es Medikamente, die zum Beispiel diesen Thrombosen vorbeugen können? Ich war auf Makuma eingestellt. Das ist ein Blutverdünnungsmedikament? Ja, aber trotzdem hatte ich damals Thrombosen bekommen. Ja. Trotzdem. Ja. Und dann hat man mich nachher nach einer Zeit auf ASS umgestellt, in den normalen billigen Blutverdünner. Ja. Im Endeffekt. Ja, und jetzt habe ich erstmal Glück, Ruhe, sag ich mal so. Nochmal zurückzukommen auf die Situation in dem Altenheim. Du sagst, dass du da relativ isoliert lebst. Ja. Und gar keinen Kontakt zu anderen Mitbewohnern hast. Ja, ich habe keinen Kontakt zu denen, nein. Weil, ich meine, ich hatte letztes Jahr, habe ich mich mal dazugesetzt. Aber das war mir nachher zu blöd. Die reden dann mit 80 über die tote Mutter, über den toten Opa dann hört man nur den Tod und das kann ich nicht ertragen. Verstehe, das ist natürlich ein interessanter Blick, wenn man sich das vorstellt, als junger Mensch in einem Altenheim zu leben, dass man dann natürlich sehr viel mit Ende und Tod und Leid und Krankheit konfrontiert ist. Ja, vor allem, was mich auch stört, warum ich mich zurückgezogen habe, die sind 80 und erzählen von der toten Mutter. Auch wieder mal so ein Beispiel, wie wichtig es doch wäre eigentlich, wenn man so überhaupt viel mehr gemischter leben würde, wo ganz Alte und ganz Junge zusammenleben. Das ist für die Alten toll, weil die einfach mehr am Leben teilnehmen können. Und für die Jungen ist es auch gut, weil die an den Erfahrungen partizipieren und teilhaben könnten von den Eltern. Aber ich bin die Einzige mit 35 hier. Mhm. Und die Jüngste ist jetzt 61 geworden. Wie nimmst du das denn für dich, so dieses Schicksal, dass es dich so schwer getroffen hat? Haderst du manchmal mit deinem Schicksal? Am Anfang habe ich, ich war tagsüber, wenn ich jemanden da hatte, habe ich ein nettes Gesicht gemacht, aber dann nachts habe ich jede Nacht geheult. Und wie ist das heute? Und jetzt? Heute, mehr oder weniger habe ich mich mit abgefunden. Ja, du wirkst ziemlich tough eigentlich, sehr selbstbewusst und nach vorne schauend so und gar nicht... Ja. Ja, ich meine, es war ja auch ein harter Kampf letztes Jahr. Glaube ich. Dann hat das Altenheim gesagt, ich wäre Alkoholiker, ich wäre ständig besoffen. Das stimmt aber gar nicht. Nein. Im Februar musste ich dann ins Krankenhaus mit dem Notarzt. Da hat man dann Folgeerkrankungen, die Epilepsie, festgestellt. Dass ich dann anfange zu lallen, das ist ein Voranzeichen von einer Epilepsie. Das sollten die eigentlich auch wissen. Das hat man denen auch gesagt, das hätten die wissen sollen. Finde ich allerdings auch, ja. Wenn du so den ganzen Tag alleine bist und auch abends, was machst du da in deinem Zimmer? Ich bin am PC, sag ich mal, ich höre Musik, ich höre Hörbücher, weil ich mich schlecht auf Lesen konzentrieren kann. Mhm. Und wenn ich dann mal ein bisschen Ruhe für mich habe, dann versuche ich mich zu konzentrieren auf Spiele. Mhm. Dann habe ich hier auch meine Eltern zwischendurch als Besuch, also die kommen fast täglich. Ja. Damals, wo ich ins Altenheim gezogen bin, hatte meine Tante auch gesagt, ja, ich komme dann mal öfter, ich wohne ja nur einen Ort weiter. Mhm. Meine Schwester damals auch, aber im Endeffekt waren die einmal in einem Jahr da. So geht's dann. Da sind nur Mama und Papa, die sind treu, ne? Ja, die sind treu. Die kommen dann auch und kommen auch zum Kaffee und setzen sich dann mal hin oder holen mich auch mal hier raus, dass ich mal was anderes sehe. Sehr gut, sehr schön. Wie ist das denn, als deine Krankheit ausgebrochen war damals, warst du da in einer Beziehung oder warst du solo? Ich war solo. Solo. Und ich hatte kurz vorher Schluss gemacht. Ja. Ja. Also, Corinna, das war ein interessantes Gespräch. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden in der Sendung, der in dem jungen Alter im Altersheim lebt. Ich kann mich jemals nicht erinnern. Dann ja, ich finde das nur schade, dass es nicht Sachen gibt, wo auch jüngere Leute sein können. Finde ich allerdings auch. Und ich würde gerne mal meine Zuschauer und Zuhörer fragen, ob ihr denn nicht vielleicht eine Idee habt, wo jemand wie Corinna leben könnte mit der Erkrankung. Und ihr habt ja gerade die ganze Geschichte gehört. Da muss es doch irgendwelche guten Einrichtungen geben. Vielleicht mailt ihr uns mal und wir würden es an dich weiterreichen, Corinna. Das wäre klasse. Das machen wir sehr gerne. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Sei weiter so tapfer und kämpferisch. Das gefällt mir gut. Das finde ich toll. Ja, und du weiter gut mit deiner Sendung. Dankeschön. Alles Liebe, Corinna. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und Andrea, 22. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Dein Thema. Und zwar, ich fange mal an. Also, ich bin am Freitag letzte Woche von der Arbeit heimgekommen. Mhm. Und dann hat mir meine Mama ganz ernst ist sie gekommen, hat gesagt, setz dich, ich muss dir was erzählen, du musst jetzt wirklich stark sein. Dein Vater ist gestorben in Rumänien am Mittwoch. Das war der 16.06. In Rumänien? Warum in Rumänien? Wir sind von Rumänien, ich bin in Bukarest geboren. Mhm. Und wir sind dann damals 1990 nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Und wir sind hier geblieben. Mein Vater ist nach Rumänien wieder zurück. Sie haben sich scheiden lassen, weil es hat einfach hinten und vorne nicht mehr gepasst. Ach so. Wie lange hast du denn deinen Vater nicht gesehen? Das letzte Mal vor 5 Jahren. Ach, so lange? Ja. Auch nicht telefoniert zwischendurch mal? Doch, das schon. Also zum Geburtstag hat er mich immer wieder angerufen. Ich habe ihn angerufen. Das letzte Mal hatte er im März Geburtstag. Wir hatten telefoniert und ich habe wirklich nichts gemerkt. Also warum eigentlich so lange? Ich meine, heutzutage Rumänien, Deutschland ist ja keine Entfernung. Die Flieger sind billig. Warum habt ihr euch nicht mehr besucht? Ja, gute Frage. Also jetzt würde ich es auch gern rückgängig machen, aber seine Freundin war da sehr eifersüchtig und wir haben ihm früher immer wieder Fotos geschickt von mir, wie ich einfach gewachsen und groß geworden bin und sie hat alles zerrissen und ihm nicht mal gezeigt. Ach so, seine neue Frau. Genau, seine neue Frau. Seine neue Partnerin, ach so. Ja. Mhm. Ach so, dann hat die ein bisschen dazwischen gestanden, kann man das so sagen? Genau. Wie war denn die Stimmung, wenn du mit ihm telefoniert hast? Eigentlich schon sehr gut. Also er hat sich sehr gefreut. Er hat auch gesagt, er liebt mich sehr und er will mich sehr gern mal wieder sehen. Und es tut ihm alles leid, so wie es gekommen ist. Hältst du es für möglich, dass er gar nicht nach Deutschland fahren durfte wegen der neuen Beziehung, dass die Frau ihn zurückgehalten hat? Ja, das denke ich auf alle Fälle. Ja. Bist du das einzige Kind deines Vaters? Ja, ich bin das einzige Kind. Ach, also hat das natürlich ein besonderes Gewicht, dann auch die Verbindung zu dir. Ja. Jetzt ist dein Vater gestorben, hat deine Mutter dir gesagt. Genau. Die hat es erfahren von seiner Freundin eben, weil die hat die Nummer gefunden im Handy von meinem Vater und hat sie angerufen und wollte ihr das nur sagen. Und immerhin, dass sie angerufen hat. Ja, das Schlimme ist ja, er hat sich im Haus erhängt. Ach so. Das ist das, also. Also er ist gar nicht eines natürlichen Todes gestorben. Nein, er ist mit 52 Jahren, hat er sich erhängt im Haus. Und so wie seine Freundin das erzählt, hat er das schon zweimal versucht. Davon wisst ihr nichts? Nee, davon wissen wir nichts. Das hat sie uns im Nachhinein alles erzählt. Er hat es zweimal versucht, sich aufzuhängen, aber sie hat ihn rechtzeitig retten können, aber eben letzten Mittwoch war es zu spät. Wenn diese Freundin so eifersüchtig ist, wundert es mich, dass sie so ausführlich dann mit euch und mit deiner Mutter gesprochen hat. Ja, ich weiß es auch nicht. Also vielleicht ist der Schock jetzt auch. Ja, komisch. Gibt es denn eine Überlegung, eine These, warum er das gemacht hat? Ich denke mal, er war sehr depressiv. Es hat auch Alkohol eine große Rolle gespielt. Mhm. Ich denke mal, er hat es mit ihr nicht mehr ausgehalten. Aber ich verstehe halt nicht, warum er nicht gegangen ist von ihr. Tja, das ist dann immer die große Frage. Und deswegen will ich jetzt irgendwie durch ein sogenanntes Medium Kontakt zu Toten herstellen und zu meinem Vater und ihn vielleicht fragen, warum er das gemacht hat. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr skeptisch, Andrea. Ja, das glaube ich, aber ich nicht allein nur deshalb, weil ich glaube, dass da sehr viel Humbug passiert. Ich glaube schon auch, dass es sicher ganz wenige Menschen gibt, die paranormale Fähigkeiten haben. Aber selbst wenn es jemand könnte, weiß ich nicht, ob wir als Lebende überhaupt das Recht haben, Kontakt zu den Toten herzustellen. Mhm. Vielleicht soll man die Toten wirklich ruhen lassen und in Frieden lassen. Nur aufgrund unseres Egoismus, weil wir irgendwas wissen wollen, immer vorausgesetzt, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Das wissen wir ja nun auch nicht. Ja, eben. Aber vorausgesetzt, es gibt das, weiß ich nicht, ob wir das Recht haben, da hinein zu funken. Ja, das habe ich eben auch überlegt, weil man sagt ja, die Menschen, die sich das Leben selbst nehmen, die wollen einfach nur Frieden. Und ob die da jetzt wirklich lang gestört werden wollen. Weißt du, und dann ist das eine hoch emotionale und intime Situation, wenn du mit einem Medium zusammensitzt. Und je nachdem, mit wem du konfrontiert bist, vielleicht bist du wirklich mit jemandem konfrontiert, der ein Scharlatan ist. Kann die ein oder andere Bemerkung, die dieses Medium macht, bei dir sehr viel anrichten und ausrichten. Das heißt, vielleicht wirst du noch trauriger und noch angeschlagener als vorher. Ja. Also meine Intuition sagt, mach es nicht. Mach es nicht, es gibt halt Geheimnisse, die wird man nie lösen und da muss man sich auch mit abfinden. Es gibt auch keinen Brief von deinem Vater. Nein, das ist ja das. Also seine Freundin hat gesagt, er hat nichts hinterlassen. Vor 5 Jahren, sagst du, hast du ihn das letzte Mal gesehen. Genau. Wo war das? Das war in Rumänien. Da bist du hingefahren? Genau, also da ist mein Opa in Rumänien gestorben und da war Beerdigung und da haben wir ihn dann gesehen. War er damals schon mit seiner Partnerin zusammen? Ja, schon lange, seit 17 Jahren sind die zusammen. Ach so, ach so. Das war früher die beste Freundin von meiner Mutter. Und ach du je. Deswegen, das war auch ein Grund, warum sie sich getrennt haben. Wie war denn damals, vor 5 Jahren warst du ja auch schon 17, wie war die Stimmung da zwischen dir, deinem Vater und dieser Frau? Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil er ist ohne ihres Wissens zur Beerdigung gekommen, weil er sie wahrscheinlich gewusst hätte, wenn er hingeht, dass wir auch dort sind. Und das hätte sie nicht akzeptiert. Also sie hat gar nicht gewusst, dass er dort war und uns gesehen hat. Und wie war das dann mit deinem Vater, da zusammen zu sein und vielleicht hinterher auch noch ein bisschen zu reden? Ja, komisch muss ich sagen. Also es ist halt keine Bindung da irgendwie. Ich weiß, es ist mein Vater, mein leiblicher Vater und man hat nur einen auf der Welt und wenn der auf einmal nicht mehr da ist. Das muss ich nochmal fragen. Am Anfang hast du es so angedeutet. Wie alt warst du, als er euch verlassen hat? Circa 5, 6 Jahre war ich. Naja, da hat man schon noch Erinnerungen an früher, aber nicht so ganz ausgeprägt. Das stimmt, ja. Also die wichtigste Zeit, die dann kam, bist du ohne Vater aufgewachsen. Und insofern war das wahrscheinlich eher wie so ein Onkel für dich, ne? Ja, das stimmt. Also wie einfach, man kann es nicht beschreiben. Also es war nicht das richtige Vater-Tochter-Verhältnis. Nun ist der Vater, am Freitag hast du die Nachricht bekommen und wann hat er sich das Leben genommen? Am Mittwoch. Am Mittwoch. 16. Ist denn schon die Beerdigung gewesen? Die war am Samstag, ja. Also das war zu kurzfristig, um runterzufliegen und wir wären zu spät gekommen. Meinst du, dass die Frau euch extra so spät informiert hat, damit ihr nicht kommen sollt? Ja, das vermuten wir auch schon. Meine Mutter sagt es auch, dass sie das auch glaubt. Denn eigentlich hätte sie ja sofort anrufen können. Dann hättet ihr auch noch hinfliegen können. Das denke ich auch, aber... Willst du denn trotzdem hinfliegen und dich vielleicht am Grab verabschieden von ihm? Ja, das will ich auf alle Fälle irgendwann mal. Ihm vielleicht so ein kleines Andenken da lassen, Schutzengel oder so auf dem Grabstein. Ja, ja. Ich war halt zu der Zeit hier in der Kirche bei uns in der Stadt und habe eine Kerze angezündet und mich so von ihm verabschiedet. Genau zu dem Zeitpunkt, wo er beerdigt wurde eben. Ja. Bist du gläubig? Ja, teilweise schon. Also jetzt nicht so extrem. Was sagt denn deine Mutter zu der Idee mit dem Medium? Ja, sie ist da auch eher skeptisch. Also sie glaubt an solche Sachen gar nicht. Ich war jetzt zwar schon 3-mal beim Kartenlegen und vieles hat wirklich zugetroffen. Und sie sagt immer, naja, sie weiß nicht, aber sie ist da eher nicht so dafür. Es ist natürlich deine persönliche Entscheidung. Klar, aber... Ich habe dir meine persönliche Einschätzung gesagt. Ja. Das werden natürlich viele Leute jetzt wieder anders sehen und ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Obwohl ich gut verstehen kann, dass man da neugierig ist und fragt, warum. Aber das ist ja in dem Fall wirklich besonders schwer, weil du kannst ja die gesamten Verhältnisse gar nicht einschätzen, wie er da gelebt hat, wie das alles so war. Du weißt ja gar nichts im Prinzip. Ja, eben. Du weißt, dass da eine Frau ist, die ihn offensichtlich sehr unterdrückt hat. Und mehr weißt du nicht. Nee, vieles weiß ich nicht. Also sie wohnen halt in dem Haus zusammen, das haben sie sich beide zusammen gekauft und er hatte das fertig renoviert und erst dann ist er gegangen, wo alles fertig war. Und Wahnsinn. Gab es denn finanzielle Schwierigkeiten vielleicht? Denke ich eher nicht, nee. Nee. Das Schlimme ist ja, ich werde jetzt wahrscheinlich das Haus erben, weil das auf den Namen von meinem Vater läuft. Ach so. Und ich weiß auch nicht, also... Oje, und die Frau wohnt da im Moment drin? Genau. Und wahrscheinlich war die so nett zu uns, weil die war am Telefon sehr, sehr nett. Ah, das, daher weht der Wind. Das, wo meine Mutter eigentlich nicht kennt von ihr. Ich verstehe, daher weht der Wind. Wahrscheinlich, ja. Sie hat wahrscheinlich Angst, wenn ich dann alles erbe, dass sie dann ohne nichts dasteht. Und vielleicht aus dem Haus raus muss? Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dich dann verhältst? Es ist schwer, also ich weiß nicht, ob ich es zu ihrem Gunsten entscheiden werde, aber ich denke eher nicht. Mhm. Aber es gibt kein Testament, das weißt du nicht. Das weiß ich noch nicht, also ich glaube, das ist alles noch im Laufen. Mhm. Und dann wärst du als nächste Verwandte, als leibliche Tochter, die Alleinerbin. Ja. Mhm. Oh ja, das ist natürlich dann noch eine neue, komplizierte Entscheidung. Wahrscheinlich wirst du allein deshalb schon mal dorthin fliegen müssen und dich erkundigen und... Aber da lass dich gut beraten und nicht lass dich nicht über den Tisch ziehen. Nee, auf alle Fälle. Muss auch geprüft werden, ob Schulden da sind, nicht, dass ich genau, die Schulden miterbe genau. oder so. Mhm. Und offensichtlich hat diese Frau dir ja schon ziemlich viel Leid angetan, ne? Indem sie den Kontakt unterbrochen hat zum Vater. Es hätte vielleicht hinhauen können, wenn sie damit einverstanden wäre. Genau, genau. Dass wir uns vielleicht ab und zu mal sehen. Ja, und die ganzen Fotos und so, Briefe, alles ist weggeschmissen worden von ihr. Ja, ich glaube, dass ich dann auch da eher hart wäre. Mhm. Und wenn es wirklich so ist, wie wir alle vermuten und wie wir auch schon gehört haben, dass er sich wegen ihr umgebracht hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Dann ist es noch schlimmer. Ja, eben. Mhm. Ja, du musst runterfahren und mal vielleicht da gibt es ja sicher noch andere Verwandtschaft, die werden dir was erzählen, die Nachbarschaft wird was erzählen, da kriegt man ja schon was raus. Sprichst du noch Rumänisch? Ja, ich spreche zum Teil noch Rumänisch, halt nicht mehr so gut. Deutsch ist natürlich. Okay, aber du kannst dich mit den Leuten schon unterhalten und du verstehst sie, ne? Ja, verstehen tue ich alles. Andreas, tut mir sehr leid, dass du deinen Vater verloren hast. Und die anderen Sachen habe ich dir so von meiner Warte aus beantwortet. Mhm. Okay. Alles Gute von Herzen. Okay, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 um 1.37 Uhr. Und genau um diese Zeit kommt Thomas. Thomas ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Thomas, um was geht's? Es geht um Spielsucht. Mhm. Bist du betroffen? Bitte? Bist du betroffen? Ich bin betroffen, ja. Es ist in dem Sinne so, es ist halt eben ganz großer Rattenschwanz, der dahinter hängt. Ich bin also 2001 habe ich meine Frau geheiratet und ich habe es also geschafft, von 2001 bis jetzt halt eben das ganze Haus zu verspielen und das war dann halt eben alles nicht so prallend. Das ganze Haus, das heißt, wie viel Wert hat das Haus? Also ich habe mir also schon mal so ausgerechnet, von 2007 bis 2009 alleine habe ich fast 56.000 Euro verspielt. Von 2007 bis heute 50.000 Euro? Über 50.000, ja. Und dann kommt das Haus noch dazu? Ja, das kann man vielleicht nochmal, ja, so ungefähr würde ich sagen, kommt das dazu. Was spielst du denn? Wie spielst du? Das ist Automatenspiel, ist das. Der Klassiker? Der Klassiker als solches, ja. Hast du einen Job? Ja, einen anderthalbfachen Job sogar. Also ich bin im Einzelhandel und fahre also nebenbei noch Taxi. Ach so. Und ich war in dem Sinne eigentlich auch so ein Quartalsspieler. Immer wenn mein Lohn da war, dann habe ich das halt eben gespielt. Einzelhandel, ein Vollzeitjob? Ein Vollzeitjob, ja. Und dann noch Taxi nebenher fahren? Und dann noch Taxi. Wann fährst du Taxi? Am Wochenende. Ach so, am Wochenende. Das machst du nur, um die Spielsucht finanzieren zu können? Ja, es ist also jetzt so gewesen, ich bin also jetzt schon in ambulanter Therapie gewesen und ich bin also auch von 2009 bis Januar 2010 spielfrei gewesen. Mhm. Und es ist aber so gewesen, dass ich im Dezember 2008 ein ziemlich starkes Suchtverhalten hatte und da auch so ein paar dubiose Herden getroffen bin. Auf was bist du getroffen, dubiose? Man könnte auch sagen Spielermafia als solches. Mhm. Die haben mir also damals 5.000 Euro geliehen, die ich dann also mit 8.000 Euro zurückbezahlen musste. Mhm. Und die haben mich also auch ziemlich massiv unter Druck gesetzt, diese Herrschaften. Wo lernt man denn solche Leute kennen? Ja, in der Spielhalle eben. Aber dann warst du ja immerhin schon wieder da. Das war ja bis im Dezember 2008 hatte ich dieses Suchtverhalten gehabt. Ja. bin im Februar 2009 in die Therapie gegangen. Ja. Und ich musste halt eben diese 5.000 Euro beziehungsweise 8.000 Euro bis September zurückbezahlt haben, beziehungsweise bis Juli mit monatlich 1.000 Euro. Bist du heute mit deiner Frau noch zusammen, die du 2001 geheiratet hast? Ja, das ist eben das Problem. Die hat mir also heute endgültig die Brocken vor Füße geschmissen, weil ich halt eben auch durch meine Spielsucht eine ziemlich starke Persönlichkeitsveränderung durchgemacht habe. Ja, irgendwie, woran zeichnet, merkt man die, wo zeichnet die sich aus, wo merkt man das? Die zeichnet sich insofern aus, dass ich halt eben wahnsinnig eifersüchtig bin und ich halt eben auch derbe geklammert habe als solches. Ne? Ja, deine Frau hat ja heute die Sachen vor die Füße geworfen. Ja. Was heißt das? Was heißt das konkret? Ja, sie hat also jetzt gesagt, sie würde sich jetzt also endgültig von mir trennen. Ne? Und du nimmst es sehr ernst? Das nehme ich sehr ernst, ja. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, sie hat damals Kinder mit in die Ehe gebracht, aber die sind schon außer Haus. Die sind also schon... Also heute war das Gespräch und wie lange will sie jetzt noch... Ja, nein, wir arbeiten beide zusammen in der gleichen Firma und es ist halt eben, wir sind heute zusammengefahren und dann... Aber ihr wohnt auch in einer Wohnung zusammen? Nein. Nein. Am 23. November ist sie schon ausgezogen. Ach so, ach so. So. Ach so, also dann ist der Schritt September, ja... Im September 2008 ist der Zwangsversteigerungstermin anberaumt worden. Den konnte man noch einmal abwenden. Und im März 2010 ist es dann endgültig zur Zwangsversteigerung gekommen. Aha. Das heißt, der erste große Schritt ist schon vollzogen. Sie hat sich räumlich von dir getrennt. Räumlich. Sie hat auch damals von Anfang an gesagt, es ist nur eine räumliche Trennung. Mach dir keine Sorgen. Aber jetzt ist Schluss. Das irgendwie wieder hinzukriegen. Und jetzt ist Schluss. Ja, nur ehrlich gesagt nehme ich ihr das auch noch nicht so ganz ab. Mhm. Weil, Wie oft hängst du denn im Moment in der Spielhalle wieder? Ja, jetzt im Moment bin ich da also seit April spielfrei. Und wie klappt das? Ja, das klappt soweit ganz gut und im Juli gehe ich also auch in einer stationären Therapie, in eine Einrichtung Bad Hersfeld für 8 Wochen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du warst vorher in einer stationären Einrichtung? In einer ambulanten Therapie. Ambulanten heute. Ambulant, so. Und das hat jetzt aufgrund der ganzen Vorkommnisse nicht funktioniert. Ja. Ich hatte also im Januar 2010 einen Rückfall und im April 2010. Ja, also wir halten mal fest, sonst kommen wir mit den ganzen Zahlen, kommen wir ganz durcheinander. Ja. Im Moment spielfrei. Spielfrei, ja. Spielfrei. Aber du hast immer wieder Rückfälle schon gehabt in deinem Leben. Ja, also im Januar 2010 und im April 2010 auch verbunden mit einem Selbstmordversuch. Und Wie viele Jahre insgesamt bist du denn schon spielsüchtig? Seit meinem 18. Lebensjahr. Seit dem 18. Lebensjahr? Seit meinem 18. Lebensjahr. Heute bist du 42. Heute bin ich 42. Und wo ich 1996 meine Frau kennengelernt habe, da habe ich gesagt, ich tue es nicht mehr. Ich spiele jetzt nicht mehr. Und das hat auch hundertprozentig funktioniert bis 2001, wir dann angefangen haben, das Haus zu bauen. Und dann war das Haus fertig und mit einmal hat es mich wieder in die Spielhalle getrieben. Das Haus ist weg? Das Haus ist weg, das ist im März zwangsversteigert worden. Im Moment war weit über 50.000 Euro Schulden? Ja, es sind wohl so weit über 50.000. Weit über 50.000, ja. Also hängst ziemlich unten, ne? Ich hänge ziemlich unten, ja. Und dann hat die Frau noch angedroht, jetzt ist Schluss. Du glaubst es doch nicht so ganz richtig. Nein, aber das, sie ist mit der ganzen Sache halt eben auch überfordert. Und das Problem als leuchtet ist auch, dass sie also auch ziemlich krank ist. Sie leidet an einer systemischen Sklerose, wo in Deutschland nur 140 Leute dran erkrankt sind. Mhm. Und sie geht also im Juli auch in Kur. Und das heißt, du bist für diese Frau auch eine enorme seelische, psychische Belastung. Ja, und es ist damals also auch schon gesagt worden, jede weitere Ausregung kann nochmal einen weiteren Krankheitsschub geben und da mache ich mir natürlich wahnsinnige Vorwürfe. Ne? Und so, und jetzt, wie soll es weitergehen? Ja, es geht insofern jetzt erstmal weiter, dass wir also beide im Juli jetzt erstmal, also ich in die Therapie gehe und sie in die Kur und ich hoffe, dass der Abstand jetzt erstmal einiges bringt dann. Ne? Wie lange wird diese Therapie im Juli bei dir dauern? Also die wird circa 8 bis 12 Wochen dauern. 8 bis 12 Wochen. Ja. Und du kannst froh sein, dass deine Frau nicht schon längst alles hingeworfen hat. Ja, das haben mir schon viele gesagt. Ja, eigentlich hätte sie es fast schon tun sollen. Ja, natürlich. Und denn der Schlüssel zum Glück, den hast du in der Hand. Den Schlüssel zum Glück habe ich in der Hand, ja. In der Tat. Mhm. Das ist so. So rein rational ist dir das alles klar? Das ist mir so rein rational alles klar, natürlich, das ist verständlich, aber nur irgendwann muss es mal so. Irgendwo, habe wahnsinnig geklammert, ich bin halt eben mit dem Ausdruck von meiner Frau nicht klargekommen und das hat mich so derart zugesetzt, dann bin ich hinzugekommen, ist dann halt eben auch noch, dass ich dann wahnsinnig eifersüchtig geworden bin und habe sie auf Schritt und Tritt kontrolliert und und sie hat sich trotz allem immer noch nicht verlassen. Nein. Die ist viel zu gut für dich. Ja, das ist richtig. Sage ich erstmal in aller Härte. Ja, das kannst du ruhig in aller Härte sagen. Ich mache mir da ja auch selber Vorwürfe. So schlimm es ist, vielleicht wäre ein radikaler Bruch von deiner Frau deine Rettung. Vielleicht brauchst du so eine elementare Erschütterung, dass du endlich richtig wach wirst. Du bist ja schon ziemlich wach. Du hast es ja schon relativ gut durchblickt alles. Ja, ich habe das Grundprinzip habe ich ja erkannt. Das ist ja nicht das Problem. Nur dann überkommt es mich einfach und dann werde ich eifersüchtig. Ja, und ja. Das ist, denke ich, auch mal eine Sache, die dann da in der Langzeittherapie auch mit mir bearbeiten wird. Absolut, absolut. Das heißt, diese Therapie könnte wirklich deine große, vielleicht letzte Chance sein, auch was eure Ehe anbelangt. Ja, das will ich schwer hoffen. Das heißt, du musst mit großer inneren Entschiedenheit in diese Therapie gehen. Ja. Mit großem Willen, dich auch verändern zu wollen. Der Wille ist da, auf alle Fälle. Denn von 18 bis 42, das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Ja. Und ich sag dir, Thomas, wenn du das jetzt schaffst und wenn du es wirklich hinkriegst, ist das ein gigantischer Erfolg. Ja, das ist es auch. An dem du Zeit deines Lebens kannst du von zehren, von dem Erfolg, wenn du das schaffst. Ja. Denn das ist eine Leistung, da würde ich auch den Hut vollziehen. Wenn man so lange süchtig war und es dann schafft, ist das irre. Ja. Und dieses Ziel musst du dir setzen für deine Frau und für dich. Ja. Für dein Leben. Du bist erst 42. Genau. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, dass du richtig reinhauen musst in die Therapie. Also nicht in die Therapie, sondern du musst richtig dich einbringen. Und ich wünsche dir viel Glück, dass du die Kraft dazu hast. Ich möchte zum Abschluss noch mal ganz kurz was sagen, wenn jetzt also auch andere Spielsüchtige mal zuhören. Ich möchte da sozusagen auch so ein bisschen als mahnendes Beispiel fungieren. Ich habe das in 2007 schon mal versucht, eine Therapie zu machen, aber die habe ich abgebrochen. Eine ambulante als solches habe ich versucht. Aber das hat mir da nicht zugesagt, da ist meine Frau auch mitgegangen und was ist deine Mahnung? Meine Mahnung ist, dass es sämtliche Spielsüchtige nicht so weit kommen lassen sollen, wie es bei mir der Fall gewesen ist. So, und du könntest ein noch größeres Beispiel werden, wenn wir in einem Jahr nochmal telefonieren und du sagst, und du mir dann erzählst, ich hab's geschafft. Ja. Dann bist du ein Held, dann bist du groß. Ja. Ich drücke die Daumen, dass das klappt, Thomas, von Herzen. Okay. Alles Gute und toi toi toi für die Therapie. Ja, ich danke dir. Gerne, tschüss. Okay, tschüss. Hier ist Anna. Anna ist 60, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anna. Was geht's denn? Ich rufe als Reaktion an auf die Dame, die Einäscherung ihrer Schwester nach langen Jahren noch nicht verkraftet hat. Genau, unsere erste Anruferin, das war die Claudia. Ja. Wie siehst du's? Ist es so, dass ich nachvollziehen kann, dass, so habe ich den Schmerz der Anruferin auch verstanden, dass ihr das Schwierigkeiten bereitet, die Gestalt ihrer Schwester plötzlich zusammengeschrumpft zu sehen auf ein Häufchen Asche. Ich habe den Schmerz selbst erlebt. Ich habe meinen verstorbenen Mann auch aus dessen Mundschienen einäschern lassen und habe zuerst also nach seinem Tod wirklich überlegt, tust du es oder tust du es nicht, weil mein Schmerz so unheimlich groß war, meinen geliebten Mann, den ich auch schön fand, auf einmal als ein Häufchen Asche zu sehen. Aber für mich war dann letzten Endes sein Wunsch Befehl und ich habe das nie bereut. Wie lange liegt das zurück? Jetzt ein bisschen über 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, hast du denn auch lange gehadert, so wie Claudia? Bei Claudia lag es ja schon 6, 8 Jahre zurück. Nein. Es war ja nur die Zeit zwischen seinem Versterben, viel Zeit hat man ja nicht. Zwischen seinem Tod. Nein, es hätte ja sagen können, dass du dann auch, so wie Claudia, noch lange Zeit danach unglücklich gewesen wärst damit. Nicht. Nein. Das war nur zwischen seinem Tod. Ich wusste ja, er hat immer gesagt, ich will eingeäschert werden. Wir haben nie viel über seinen Tod gesprochen. Es war auch nicht so, dass sein Tod lange abzusehen war. Er war jetzt nicht krebskrank, er war zwar geschwächt. Es war schon abzusehen, dass es nicht, also, aber er hätte auch noch 5 oder 6 Jahre leben können. Er wollte auch gar nicht so sehr viel über seinen Tod sprechen, aber einäschern, das stand für ihn fest. Einmal weiß ich noch, da stand ich an seinem Bett, als ich wollte immer wissen, was soll ich denn tun, wenn du mal sterben solltest, habe ich immer gesagt, ne, damit das nicht so hart klingt. Und da hat er gesagt, unbedingt Einäscherung, das will ich so, das finde ich, alles andere finde ich schrecklich. Und da habe ich noch gesagt, ach, du hast so schöne Füße. Ja, nicht nur das, aber ich habe das wirklich, diese Szene weiß ich noch ganz genau. Aber wie gesagt, ich habe das nie bereut, weil mir wichtig war, welchen Wunsch soll ich denn respektieren, außer seinen letzten? Das war mir ganz, ganz wichtig. Ja, ich finde das ja auch. Ich finde es ja auch. Auf der anderen Seite, du sagst gerade, er war so schön und dann war er nur... Und das war für mich eine unerträgliche Vorstellung. Und danach habe ich noch gedacht... Lass mich kurz fragen. Ist das nicht auch eine unerträgliche Vorstellung? Ich will das jetzt mal so sagen, weil es so ist. Wenn man vielleicht 4, 5, 6 Monate oder 8, 9 Monate später an ein Grab kommt... Oh ja. Und sich vorstellt, wie mag jetzt der Körper aussehen? Das ist doch auch schrecklich. Das ist genauso schrecklich. Und das habe ich mir auch vor der Kremierung, Einäscherung gesagt. Das war mir alles bewusst. Da habe ich gedacht, okay, das dauert länger. Die Einäscherung ist natürlich gewissermaßen ein brutaler Akt. Das dauert, glaube ich, 75 Minuten oder so. Und das andere dauert Jahre. Ja. Aber der Mensch wird natürlich hässlich und aufgebläht. Er wird natürlich überhaupt nicht von Würmern, die in der Erde sind, zerfressen, sondern von seinen eigenen Bakterien. So tief, ich habe mich da sehr informiert, gibt es gar keine Würmer. Aber das ist natürlich auch nicht schön. Genau. Und das war auch ein Punkt, das hat mein Mann auch öfter gesagt, das will er einfach auch nicht. Der will dann diesem faulen, ja, Fäulnisprozess gar nicht ausgesetzt sein. Aber was ich noch sagen wollte, das brennt mir so auf der Seele. Ja. Sie sagte auch, die Anruferin, die Trauerfeier sei so schrecklich gewesen. Möglicherweise, da hattest du aber auch nicht nachgefragt, haben die Trauerfeier an der Urne nach der Einäscherung gemacht? Davon war ich ausgegangen, ja. Ja, weil ich habe es umgekehrt gemacht. Das hätte ich nicht gern gehabt. Ich habe am Sarg und dann fand die Einäscherung später statt. Allerdings bei uns aus terminlichen Gründen ging das gar nicht anders. Wir hatten so viel zu tun 3 Tage später. Stimmt, das kann man machen. Man kann eine klassische Trauerfeier mit Sarg machen. Ja. Oder, wenn man das möchte, kann man auch erst die Trauerfeier dann mit Urne machen. Ja, genau. Ich kann verstehen, dass das vielleicht dann, dass man noch näher an den Menschen ist, wenn man es mit dem Sarg macht. Ja. Weil das andere ist abstrakter. Ja, vor allen Dingen, wenn zum Beispiel man vorher oder auch die anderen Trauergäste, Angehörige noch vorher, das kann man ja auch, Abschied genommen haben am Sarg, da in der Leichenhalle. Weiß jetzt nicht, die hat jetzt einen anderen Namen, aber früher hieß das Leichenhalle. Und dann wird er verbrannt, eben hat man noch gesehen, den Angehörigen, und auf einmal steht da dann so eine Art, eine Urne halt, ne? Ja, ja. Das wollte ich auch nicht. Also, ja. Wie siehst du denn das auf deine Person bezogen? Hast du Wünsche, wie du es bei dir mal haben möchtest? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich bin sehr unentschlossen. Ich weiß es nicht. Ich tendiere eigentlich auch jetzt, nachdem das bei meinem Mann so war, zu einer Feuerbestattung und einer Bestattung in einem Friedwald. Also eine Baumbestattung. Das ist auch, finde ich auch sehr schön. Ja, das ist so meine Tendenz. Aber da ich auch nicht mehr die Jüngste bin, sollte ich mich langsam mal entscheiden. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich finde schon, dass man in jedem Alter sich darüber Gedanken machen sollte und auch vielleicht seinen Angehörigen das dann auch mitteilen sollte, wie man das gerne haben möchte. Ja, ich habe kaum noch Angehörige. Meine Angehörigen sind fast alle tot. Ja, umso wichtiger, ne, dass du es dann niederschreibst, dass wer auch immer sich darum kümmert, dass dann... Die Zeremonie, also wo ich bestattet werden will, habe ich schon festgelegt. Das trage ich auch immer bei mir, mein letzter Wille und so andere Punkte, wie die Trauerfeier sein soll, was da für Choräle und sonst noch gespielt werden sollen, das weiß ich alles. Ich hoffe, man wird sich nachrichten und auch nicht falsch singen, aber ja, das wäre doch schlimm, stell dir mal vor. Ein Halbton zu tief, würde ich ja bekloppt. Ich denke gerade daran, dass natürlich die großen asiatischen Völker in Indien, Nepal, überall, da werden die Toten ja auch alle verbrannt. Fast überall. Ja. Also eine jahrtausendalte Tradition ist das. Ja, genau, das war, glaube ich, im alten Rom auch so. Ja, ja. Und viele halten das ja auch für viel hygienischer. Ja. Es ist natürlich auch so, dies habe ich auch immer im Sinne gehabt, bevor mein Mann verbrannt wurde, dann geht ja auch die DNA weg. Mhm. Dann geht ja alles verloren. Also ich meine, es wäre ja mit der DNA eigentlich dann auch nur noch wirklich relevant, wenn man eine Exhumierung vorhat vorzunehmen, ne? Aus irgendeinem kriminalistischen Grund, aber das war bei uns ja gar nicht der Fall. Sonst ist es dann auch egal. Ja, weiß ich nicht. Wenn man dadurch dann Verbrechen aufklären kann. Ja, okay, natürlich. Ja, ja, gut, in dem Fall schon. Aber ich meine, sonst... Ja, das ist natürlich eine extrem persönliche Frage, die jeder für sich beantworten muss. Aber interessant, dass du das hier als Rückmeldung jetzt zu Claudia sagst. Vielen Dank euch. Hatte euch ja gefragt auch. Darf ich noch was sagen? Die Urnengräber, wenn man denn einen Urnengrab nimmt, die sind ja auch klein, also so ein Quadrat. Also da kann ich mir bei der Claudia auch schon vorstellen, vielleicht, sie hat es ja nicht so ausgedrückt, dass man dann Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, dass der Verstorbene da nun ist. Dann hat man eben die Vorstellung dieser Urne. Ich weiß es bei meinen Eltern, die sind ja nun schon sehr lange tot und da ist bestimmt außer den Knochen nichts mehr groß über. Aber immer wenn ich an deren Grab trete, sehe ich Mama und Papa da liegen, als wenn die schlafen. Und vielleicht hat der Claudia... Vielleicht, ja. Ja, das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Rückmeldung, Anna. Bitte. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. Und herzlich willkommen, Gerd, 28, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Gerd, um was geht's? Ja, ich bin halt schwul und meine Eltern wissen das noch nicht. Und ich bin aber schon 28 und mache das schon so 7-8 Jahre geheim. Und ja, das ist mein Problem. Ich wollte das denen eigentlich gerne mal irgendwie sagen. Und warum tust du es nicht? Weil die halt ziemlich, so ich sag mal, so auf... in meiner Sprache spießig sind, aber sie sind halt noch ziemlich streng katholisch und ja. Vor was hast du denn Angst? Du bist ja ein erwachsener Mann. Ja, natürlich. Wo wohnst du noch bei deinen Eltern? Ich wohne da noch, ja. Ja, vor was hast du Angst? Keine Ahnung, also ich weiß von meinem Vater, der hat immer früher schon so über Schwule so geredet und so, also eher negativ und nee, sowas kommt mir nicht ins Haus und. Und die Mutter? Keine Ahnung, ich denke mal, die wird es vielleicht akzeptieren, aber wobei die alle, wie gesagt, beide halt streng katholisch erzogen sind, eigentlich sowas mit sowas wenig angetan. Fragen die denn nicht, du bist 28, fragen die dich nicht nach Freundinnen, nach Mädels? Genau, ja, das ist das Problem. Und was sagst du dann? Mal, keine Ahnung, ich sage halt, ich habe nichts Festes, ich treffe mal hier und da jemand, sage ich, ne, und... Aber du lebst schon schwul, du hast schon... Ja, also ich treffe mich regelmäßig, sag ich mal, mit Leuten, also auch nicht mit Leuten halt. Ich lerne Leute im Chat kennen, das ist natürlich nichts Richtiges oder mal in der Diskothek, was weiß ich wo. Ja. Aber warst du schon mal verliebt in einen Mann? Ich war schon mal verliebt, aber es hat halt nicht sein sollen. Der ist dann umgezogen in eine andere Stadt und... Ja. Wer weiß es denn noch außer dir? Eigentlich keiner, ne. Achso, aus dem ganzen bekannten Freundeskreis keiner? Nee. Hast du einen großen Freundeskreis? Ja, würde ich sagen, aber natürlich halt nicht so groß und die sehe ich auch eher seltener, sag ich mal, weil ich halt im Nachtdienst arbeite. Ich bin eigentlich Bäcker vom Beruf und ich arbeite nachts und die anderen gehen tagsüber arbeiten, die sieht man dann seltener. Dann ist es komplizierter. Ja, Gerd, bisschen feige bist du. Ein bisschen feige bist du. Ja, ich weiß nicht. Da gibt's kein Aber. Da musst du jetzt durch. Also einfach, soll ich das sagen oder so? Keine großen Erklärungen, du sagst es einfach, Punkt aus, wenn du dich rausschmeißt, dann suchst du dir deine eigene Wohnung. Mhm. Und du musst es auch in deinem Bekanntenkreis, in deinem Umfeld, musst du sagen. Was meinst du, was das für ein Befreiungsschlag für dich sein wird? Wenn du, so spielst du ja ständig eine Rolle allen Leuten vor. Ja, das ist ja das Problem, das möchte ich eigentlich. Das ist doch grauenhaft. Nicht, ja? Das ist auf Dauer, ist das fürchterlich. Vielleicht kannst du dann auch ganz anders mit deinem Schwulsein umgehen und kannst dich auch irgendwann mal auf eine Beziehung einlassen, weil du gar keine Angst haben musst, das kommt ja irgendwie raus und man sieht mich vielleicht oder weiß ich was. Aber das A und O ist erstmal raus damit, raus. Mhm. Und wenn es einen Krieg zu Hause gibt, den musst du aushalten. Das ist so. Dann sollen die toben und dann soll dein Vater machen, was er will, aber du musst es sagen. Mann, du bist bald 30 Jahre alt. Das ist schon ein Armutszeugnis. Mhm. Ich meine, du hast ja in der heutigen Zeit die besten Argumentationsmöglichkeiten. Es gibt so viele prominente Menschen, Politiker, aller Art, die offen, wir haben Schulen, Außenminister, Vizekanzler und so weiter. Muss ich ja gar nicht alles sagen, weißt du selbst. Ja, das weiß ich selbst. Ja. Also du musst ran. Trau dich und lebe frei, das ist richtig und das ist wichtig. Ja? Und so Tipps und Anlaufstellen oder so, kannst du mir da noch irgendwas... Ja, können wir dir gerne gleich noch was geben. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Okay, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, heute Nacht Gunnel Blendin, danke mich recht herzlich. Und wir sind morgen auch wieder da, um 1 Uhr Radio Erst Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Das ist dann morgen unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich freue mich auf euch, freie Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen, ciao.